Gedicht 18 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nie gab ich eine Locke meines Haars. Je einem Mann, bloß dir, Geliebter, diese, die ich nachdenklich über meine Finger nun ringle bis zur vollen braunen Länge und sag, nimm sie. Mein Jugendtag verging, mein Haar tanzt nie mehr zu dem frohen Fuß, nie schmück ich's mehr mit Rosen oder Myrten, wie Mädchen tun, nur auf zwei blassen Wangen kann es die Tränenspuren nun beschatten, schon lang gewohnt, am Haupt herabzuhangen, das sich in Leiden auf die Seite neigt. Ich glaubte, erst die Totenschere nähme, die Locke, doch die Liebe ist im Recht. Nimm du sie, und du findest rein darauf, nach allen diesen Jahren, noch den Kuss, den meine Mutter hier ließ, als sie starb. Ende von Gedicht 18.